Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Weitere Verzögerungen an der B6, U11-Benefizturnier in Hülsen und Meistertitel für TKW-Sportler. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Bauarbeiten auf der B6 verzögern sich erneut. Nach Angaben der niedersächsischen Straßenbauverwaltung in Nienburg soll der neue Fertigstellungstermin nun zwischen dem 4. und 8. Juli liegen. Grund für die erneuten Verzögerungen seien die Arbeiten an den Brücken sowie das Wetter. Das könne allerdings auch den nun anvisierten Termin noch kippen, so heißt es. Am Samstag findet in Hülsen das diesjährige Benefiz-Fußballturnier des Hafensänger- und Puffmusikervereins statt. Hier treten E-Jugendmannschaften hochkarätiger Vereine gegeneinander an. In 4-5er-Gruppen treffen unter anderem St. Pauli, Werder Bremen, Arminia Bielefeld oder der Hamburger SV auf regionale Teams aus Steimke oder auch Eistrup. Rund um die Fußballspiele wartet ein buntes und vielseitiges Programm auf alle Gäste. Der Erlös wird dem guten Zweck gespendet, erklärt Vereinsvorsitzender Oliver Wolf. Es geht um den 5-jährigen Finn Muscher aus Wietzen, der unter anderem einen Wasserkopf hat. Der Junge hatte, glaube ich, schon 8 Operationen am Kopf. Und wir spielen das Ganze für einen Therapiehund. Der Hund ist schon in der Familie und wird gerade ausgebildet. Und die Ausbildung kann bis zu 10.000 Euro kosten. Und wir werden einen Großteil davon übernehmen können. Die Lions haben auch noch eine tolle Aktion gemacht. Also es sieht so aus, als wenn wir Samstag verkünden können, dass der Hund komplett bezahlt ist. Ein behindertengerechter Ausbau von insgesamt 5 städtischen Bushaltestellen wird in den nächsten Wochen an den Stellen Erichshagen-Wölpe-Friedhof, Barlachweg sowie Urlaubstraße in Richtung Marienstraße vollzogen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt fast 74.000 Euro. Im Nahbereich werden übergangsweise provisorische Haltestellen eingerichtet. Die Stadt bittet um Verständnis für die geringfügigen Beeinträchtigungen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Janne Friedrich und Neil Traupe vom TKW Nienburg erkämpften sich im Jiu-Jitsu den norddeutschen Meistertitel. Beim Turnier in Schleswig-Holstein musste Neil Traupe als erstes an den Start. Bei der U15 zeigte er seine Klasse und spielte seine Erfahrung aus, die er in seinen mittlerweile schon 6 Wettkampfjahren erlangt hat. Es ist bereits der 3. Titel in Folge. Neil Traupe startet nun auf der deutschen Schülermeisterschaft in München. Die 2. Goldmedaille gab es für Janne Friedrich. Sie setzte sich in der weiblichen U18 gegen 2 starke Gegnerinnen durch. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.